Deutschlandfunk. Nachtradio. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr spiele ich weiter Musik der nordenglischen Band Prefab Sprout. Deren Debütalbum Swoon 1984 zwar kein Erdbeben auslöste, was die Geschichte der Rock- und Popmusik anging, das aber einen ganz eigenen, neuen Ton präsentierte. Paddy McAloon war mit einem Schlag als Songschreiber etabliert, der seine Wurzeln nicht im Rock'n'Roll sah, sondern zum Beispiel mehr bei Burt Bacharach, was die Popmusik anging, und dazu bei Musicals oder auch Filmmusiken. Und das kann man ja auch hören. Rock'n'Roll oder überhaupt Rockmusik mit hochgekrempelten Ärmeln und Gitarrensoli, das war nicht das musikalische Geschäft Paddy McAloons und seiner Mitstreiterin. Eben zu Beginn der zweiten Stunde war das fast ziemlich raffinierter Disco-Pop, If You Don't Love Me, Anfang der 90er Jahre produziert von Steve Lipson, der vorher Assistent von Trevor Horn war. Kurze Erinnerung, Trevor Horn war in den 80ern Garant für ultramodernen Sound mit eingebauter Hitgarantie, unter anderem für Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, Yes, Owner of a Lonely Heart und. Steve Lipson hat bei diesem Trevor Horn gelernt, auch zum Beispiel zu hören bei Aufnahmen der Pet Shop Boys und eben bei Prefab Sprout. Aber anders weiter, hier jetzt von einer Maxi B-Seite, Prefab Sprout und das Stück Donna Summer. Chimes ring out the summer light, also marks the hours, marks the passing hours. Tonight's child is quick and slim, leaves her work and roster. Her heart is beating to the score, thoughts that drive it faster, an age that drives it faster. What's my name? What's my name? Slow to slumber, every line is evidence, every nuance thunder, rattling limbs like thunder. The aging count closes his eyes, he's long since past crying. What use anger to decry? If you want domicile, prefer domicile. What's her name? What's her name? Out of the forest, offer infrared instead of sun. You offer bubble gum. You give me fire when you're four in the morning. You give me fire when you're four in the morning. Four, give me fire when you're four in the morning. Four, give me fire when you're four in the morning. Namen als Songtitel nach Donna Summer, eben Farron Young. Das war ein Country-Sänger aus den USA. Er lebte von 1932 bis 1996. Paddy McAloon hat ihn im gleichnamigen Lied verewigt. Mit Farron Young begann das Album Steve McQueen. Das war 1985. Und 16 Jahre später, 2001, erschien mit The Gunman and Other Stories ein Album, wo sich fast alles um alte amerikanische Blues- und Country-Traditionen drehte, wenngleich auch auf diese typische Prefab-Sprout-Art, vertrackte Art und Weise. Aber zum Beispiel mit Banjo und Steel-Gitarre. Das erste Stück daraus, dieses späten Prefab-Sprout-Albums, hieß Cowboy Dreams. Across the plain, I'm gonna be your enigmatic stranger. Honey, you are looking at your shame. Cowboy dreams. Cowboy dreams. You give me cowboy dreams. Cowboy dreams. If ever you're in trouble, if ever you are down, I'm gonna be the hanging judge and sheriff. Gonna ride your troubles out of town. You're looking at a mountain. You're looking at the law. You're looking at a six-gun legend, fastest on the draw. Cowboy dream. Cowboy dreams. I'm gonna give you cowboy dreams. Cowboy Dreams vom Album The Gunman and Other Stories von 2001, noch einmal zurück in die 80er, zum dritten Album From Langley Park to Memphis. Ich sagte schon, Thomas Dolby hat hier nur 4 Stücke produziert, eben das Knock on Wood gehörte dazu und es war Dolbys Lieblingsstück von dieser Platte. Das Album Jordan the Comeback, es erschien 1990, hat er dann wieder vollständig produziert. Und es enthielt auch wieder solche typischen Lieder, die man gut jemandem vorspielen könnte auf die Frage, was Prefab Sprout denn für eine Musik machen, wo der spezielle Stil schön herauskommt, dieses gewisse Prefab Sprout etwas. Zum Beispiel hier, All the World Loves Lovers. All the world loves lovers. The price, all the world loves lovers. All the world loves people in love. Don't forget it. Don't forget it. Love whatever the price. Won't lose our heads the way some lovers do, saying this will last forever when it's just a year or two. You and I won't be the fools that other lovers are, thinking every silver bottle top potentially a star. Love whatever the price. All the world loves lovers. the flags and new world orders on the way. Start singing now a song to greet the joyful day. Just when we thought the time was right for celebrating the music of the spheres, what's this, another boat to fleeing refugees on a sea of children's tears? Once more the sound of crying is number one across the earth. Once more the sound of crying is number one across the earth. We're only men and women doing what we can. Sometimes I think that God is working to a plan. Then other times I swear that he is improvising, discordant and remote. Another orphan baby in a failed uprising, another real bum note. Once more the sound of crying is number one across the earth. Once more the sound of crying is number one across the earth. Strike me blind. What kind of noise we gotta make down here before we destroy your peace of mind? Once more the sound of crying is number one across the earth. Once more the sound of crying is number one across the earth. Auf dem Best-of-Album von 1992 waren zwei neue Stücke, beide produziert von Steve Lipson, dem Trevor Horn-Schüler, der für ganz raffinierten Pop steht. Nach If You Don't Love Me, vorhin war das eben das zweite, nämlich The Sound of Crying. Jetzt nochmal zum regulären Album Jordan The Comeback. Ich muss gestehen, mit seinen über 60 Minuten Spieldauer, es ist mir ein bisschen zu lang, zu ambitioniert, aber was soll ich hier rummäkeln? Paddy McAloon hatte 19 neue Stücke auf Lager, eins davon Looking for Atlantis. We'll be right back. searching, searching for the Holy Grail. Isn't one of them confined in? Oh, it's just you should be loving someone, and you know who it must be, 'cause you'll never find Atlantis till you make that someone me. You should be loving someone, and you know who it must be, 'cause you'll never find Atlantis till you make that someone me. When I was Jeweils erste Stücke nach Looking for Atlantis vom 1990er Album Jordan, The Comeback, zuletzt Electric Guitars, damit begann Andromeda Hates, das Album von 1997. Nach eigenen Angaben hat Paddy McAloon in den 7 Jahren zwischen diesen beiden Alben noch eine Menge anderer Alben entworfen, verworfen, angefangen, weggeschlossen, ein Perfektionist immer auf der Suche. Und weitere 4 Jahre nach Andromeda Hates kam 2001 das Gunmen and Other Stories Album, das sogenannte Country-Album à la Prefab Sprout, mit einem 8,5-minütigen Titelstück, The Gunmen. I know that on some narrow street our paths will cross, our eyes will meet, and love will leave me at his feet. I'm waiting for the gunman. We'll be right back. only sit facing the door. It's love I'm looking for. As I search every face, I start wondering, is this the place? For love is a gunman, and no mercy is he. He'll hunt you down until the day death sets you free. A gunman, and he's coming to town. You'll meet his gaze, both barrels blaze, staring you down. Love is a gunman, and no mercy is he. This time his sights are fixed on me. Thank you. Über Paddy McAloons Gesundheit liest man allerlei Beunruhigendes. Augen, Ohren, seine Konzentrationsfähigkeit, alles nicht so, wie es sein sollte. Ich kann das gar nicht genau beurteilen, was wirklich mit ihm los ist und ob er überhaupt noch die Kraft hat für ganz neue Sachen, mal abgesehen von den akustischen Steve McQueen-Liedern auf der Bonus-CD. Hier jetzt A Prisoner of the Past. Das sollte es eigentlich sein. Dann ziehen wir Heaven Can Wait vor, instrumental von einer Maxi. Ich suche A Prisoner of the Past. White as snow. This ghost is here. Da war es doch noch A Prisoner of the Past. In diesem Soundcheck ging es um Prefab Sprout, die Band des Sängers und Stückeschreibers Paddy McAloon aus dem englischen Newcastle bzw. aus der Gegend. 1984 kam ihre erste LP. Prefab Sprout haben bis heute einen guten Namen bei Musikerkollegen, damals und auch heute Kritikern. Haben treue Fans, die immer noch auf ganz neue Stücke warten. Den beiden kommerziellen Erfolg haben sie nie gehabt, aber da sind sie ja nicht die einzigen, denen es im Rock- und Pop-Geschäft so geht. Aber längst nicht bei allen lohnt sich eine solche Sendung mit immerhin 2 Stunden. Bei Prefab Sprout schon, denke ich. Im Studio war heute Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht und schöne Feiertage.